Tag erinnere ich mich nicht gern. Ich kann der Erinnerung freilich nicht immer ausweichen. Eigentlich will ich es gar nicht. Was wäre ich ohne jenen Tag? Jetzt bin ich froh. Nur wenn diese Erinnerung mich überfällt, spüre ich wieder das Herzklopfen, die Atemlosigkeit, das Würgen in der Kehle und jene schale Verzweiflung über mich selbst. Verzweiflung, für die ich zuletzt sogar dankbar war. Es liegt Monate zurück. Fast ein halbes Jahr. Die Erinnerung klingt ab, sucht mich seltener heim. Ja, das ist das richtige Wort. Sie suchte mich heim. Jetzt weiß ich es wörtlich zu nehmen. Ein Wort, über das ich früher gelacht hätte. Verzweiflung kann manche Ursache haben. Die, dass sich einer plötzlich wie im Spiegel sieht, sich wirklich sieht, so wie er ist und nicht so, wie er es sich einbildet. Die Verzweiflung ist sicher die beste. Man kann etwas von ihr gewinnen. Weiß Gott, ich sah mich. Ich bin nicht abergläubisch, nicht mehr als die meisten Menschen, aber dass die Sache damals wirklich vor dem Spiegel anfing, ich weiß nicht, ob das Zufall war. Oder wie ein Schlüssel. Es war Frühjahr. Die Kastanien auf der Straße hatten schon Blätter. Es war ein schöner Vormittag. Die Sonne schien in mein Zimmer. Alle Leute unten auf der Straße sahen so vergnügt aus. Es war Werktag. Es ging auf Mittag und ich machte mich zurecht. Alex hatte zum Essen Besuch angekündigt, einen gewissen Herrn Gärtner, mit dem er über eine Geschäftszusammenlegung verhandelte. Ich weiß nicht genau, wir sprachen nie über Geschäftliches, Alex und ich. Über was sprachen wir schon? Ich war der Meinung damals, es sei halt so gekommen, wie es in vielen Ehen im Lauf der Jahre käme. Und so lebte ich. Dabei war Fredi erst knapp 5. Aber Carola war schon 13,5. Naja, eine 15-jährige Ehe. Alex verdiente gut, sehr gut. Er hatte während der letzten 8 Jahre Erfolg gehabt. Unser Privatleben oder seines, naja, ich kümmerte mich nicht darum, mir war es bis zu einem gewissen Grade sogar recht. Ach, ich will das nicht alles noch einmal aufrühren. Es war ja nicht Alex allein, ich war es ja auch. Ich bringe einen Herrn Gärtner zum Mittagessen mit, einen Mann, den ich vielleicht ganz gut brauchen kann, hatte Alex gesagt. Und ich nickte und sagte, na schön. Dass ich Gärtner vor 16 Jahren gekannt hatte, erwähnte ich nicht, wozu, dachte ich. Aber ich war gespannt. Ja, ich saß da vor meinem Frisiertisch und war fertig und trödelte ein bisschen. Meine gute alte Anna machte das Mittagessen. Ich wusste, dass ich mich nicht darum zu kümmern brauchte. Ich hatte meine Fingernägel fertig gelackt und, nun ja, ich habe schönen Schmuck. Meine Hände mit den Ringen gefielen mir. Und überhaupt, sah ich vielleicht aus wie eine Frau von 38? Ich brauchte mich nicht zu verstecken. Ja, Anna? Ja, ich wollte bloß sagen, das Essen ist so gut wie fertig. Na fein! Und wenn der Herr Balke heimkommt, dann kann gleich gegessen werden. Na ja, und wenn unser Mittagsgast da ist, Anna. Ja. Und? Ihre Leichenvitamine, Anna. Sie sagen ja gar nichts. Ich freue mich. Na, vielleicht kenne ich den Herrn, den mein Mann eingeladen hat, schon länger. Vielleicht ein alter Bekannter von mir wäre doch möglich. Und dass ich deshalb so gut aufgelegt bin. Den Fruchtsalat, den wollten Sie doch selber machen. Oh, das habe ich vergessen. Das müssen Sie noch machen, Anna. Meine Hände, das kann ich jetzt nicht mit dem frischen Nagellack und so. Ist Fred zurück? Na, haben Sie ihn denn nicht zu Grüters gehen lassen? Zu Grüters? Anna, nur zu Sauer sollte er. Ich sagte noch, lassen Sie mich doch gehen. Ist ja nur zwei Häuser nebenan. Er wollte doch so gern. Um 10:30 ist er weg. Sind ja 1,5 Stunden vorbei. Ich rufe sofort an bei Sauer. Die haben doch hinter dem Laden die Grasfläche, den Lichthof. Da spielen doch immer Kinder. Nein, nein, ich laufe hin. Nein, ich rufe an. Die sollen das Kind gefälligst heimschicken. Hier, Sauer? Ja, Frau Sauer? Ja? Hier spricht Frau Balke. Ich habe um 10:30 den Kleinen zu Ihnen geschickt. Fred, ist er noch bei Ihnen im Lichthof oder wie Sie das nennen? Im Grasgarten? Nein, bei mir im Laden war er nicht, Frau Balke. Sie meinen doch den Kleinen, den Fred. Das kann doch nicht sein. Ich gab ihm eingewickelt Geld mit. In einen Zettel gewickelt. Sehen Sie doch bitte einmal nach, ja? Ich warte. Verstehen Sie das? Ja, ist er vielleicht doch zu Goethe. Das hat er doch bisher nie gemacht. Hallo? Mein Gott, die brauchen eine Ewigkeit. Frau Balke? Ja? Frau Balke, also im Lichthof ist das Kind nicht. Ja, und hier im Geschäft haben wir nicht gesehen. Niemand hat ihn gesehen. So. Ja, dann... Dankeschön. Guten Tag. Ja, tut mir leid. Hoffentlich kommt der Junge bald heim. Ja. Mein Gott. Aber Fred ist ja groß genug. Er ist doch erst 5 Jahre. Wozu sagen Sie das? Ich rufe bei Grüters an. Sie machen mich ganz kopfscheu. Grüter hier? Hallo? Frau Grüter? Bist du's, Inge? Tag, Inge, du, sag mal ganz schnell, ist Fred bei euch? Fred, dein Kleiner, wieso? Ich suche ihn, er ist seit 10:30 weg. Sag doch bitte. Aber nein, hier ist er doch nicht. Ich habe ihn zuletzt bei dir gesehen, bei deinem Geburtstag. Er ist nicht da? Aber nein. Ja, wo kann er denn sein, der süße Goldi? Danke, ich muss einhängen. Danke, Inge. Auf Wiedersehen. Fred, wie soll ich ihn finden? Wo sucht man so ein Kind in einer Million Menschen? Wo denn nur? Ja, Herr Gärtner. Ja, lassen Sie ihn herein, nebenan. Ausgerechnet jetzt in dieser Situation. Aber ja, also wirklich. Und wenn man bedenkt, nach so vielen Jahren, Sie sehen großartig aus. Tja, ich bin erst seit einem Vierteljahr im Lande, knappe 1,5 Autostunden. Wer hätte das alles gedacht? Sagen Sie, Ellen, wie geht es Ihrer Schwester Hedi? Oh, gut. Ah, fein, fein. Mhm. Mhm. Werden wir uns also künftig öfter sehen können? Hoffe ich sehr. Fast wie damals. Tja, die alte Heimat. Oh. Was ist denn, Ellen? Ich glaube, da kommt mein Mann. Da sind Sie ja. Guten Tag. Guten Tag, Alex. Tag, Ellen. Guten Tag, Verehrtester. Guten Tag. Na, wie geht's? Sie waren pünktlicher hier als ich. Ja, wenn auch nur Minuten. Auch eben erst eingetrudelt, ja. Na also, freut mich, dass Sie da sind. Schön, ich hoffe, Sie sind hungrig. Essen wir bald, Ellen. Sofort. Meine Frau ist manchmal so still, bedeutet aber nichts, nicht wahr? Sie nehmen noch einen Wermut? Ja, mit Vergnügen, Anna, gerne. Anna, Suppe bitte. Und du, Ellen? Für mich nichts, nein, danke. Na, dann auf Ihr Wohl, Gärtner. Auf das Wohl der Gnädigen. Aber ja, natürlich. Danke. So, wenn ich bitten darf, nehmen Sie diesen Platz, Herr Gärtner. Dankeschön, danke. Das vierte Gedeck ist für unsere große Tochter, für Carola. Wird 14 und muss gleich aus der Schule kommen. Das ist erstaunlich, eine so große Tochter. Sie wirken beide so jung. Vielen Dank. Fred schon gegessen? Wo ist er denn? Meine Frau lässt ihn nicht mitessen, wenn Besuch da ist. Er ist noch zu klein, 5 Jahre. Ruf ihn doch herein. Fred, er ist nicht da. Bitte? Ich konnte es dir noch nicht sagen. Fred ist um 10:30 spielen gegangen. Er wollte mir etwas mitbringen von Sauer nebenan und... Und? Das weiß ich nicht. Ich habe vorhin schon bei Sauer angerufen, auch bei Inge Grüter, er war nicht da. Das verstehe ich nicht. Das Kind ist weg seit bald 3 Stunden. Du willst doch nicht etwas sagen, du hast weiter nichts getan und sitzt ich da warte. Hier... Ich warte. Ich denke, er müsste jeden Augenblick kommen. Und vorher, ich glaube, der sei bei Sauer da in dem Lichthof. Der Grasplatz... Und da sitzt du und isst deine Suppe und weißt nicht, wo das Kind steckt. Also entschuldigen Sie, Gärtner, das war ja nicht vorgesehen. Und ja, ich denke, ein Kind vergisst mal die Zeit. Das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Muss nicht. Sie als Junggeselle. Herrgott, in so einer Stadt. Vielleicht bei Bekannten und alles ganz harmlos hier irgendwo in der Nähe. Ach Gott, wir haben hier im Viertel keine Bekannten, die noch in Frage kommen. Kennt sowieso kaum einer den anderen hier in den neuen Wohntrakt. Ist ja schließlich keine Provinzstadt. Nein, ich rufe die Polizei an. Wozu dann noch lange warten? Ach ja, vielleicht ist das sicherer. Das Telefon ist umgestellt in mein Zimmer. Entschuldigen Sie, Gärtner. Ich saß die ganze Zeit wie auf heißen Kohlen, dieses Warten. Mein Gott. Tja. Und was kann ich tun? Wenn ich nur helfen könnte. Und gerade heute, wo Ihnen so etwas passiert, dann muss ich hereinschneiden. Das konnten Sie ja nicht wissen. Ja, ich glaube... Ich sollte mich doch jetzt lieber zurückziehen. Oh. Wirklich. Und ich kann ja wiederkommen. Aber im Moment können Sie wohl unmöglich Besuch haben. So wirklich, liebe Frau Ellen, ich drücke beide Daumen. Tja, ich darf mich dann verabschieden. Ich darf wiederkommen, ja? Aber wollen Sie denn wirklich schon gehen? Ja, wenn Sie meinen... Ist doch selbstverständlich. Sagen Sie ihm bitte, ich sei kurzerhand gegangen unter diesen Umständen. Darf ich nochmal anrufen im Laufe des Nachmittags? Ich möchte doch gerne wissen, wie aber das... Ja, natürlich. Und entschuldigen Sie uns bitte. Ich bitte Sie. Grüßen Sie Balke und auf Wiedersehen. Hoffentlich kommt der Kleine bald. Ja. Mein Gott. Tag, Mutti. Wer war der Mann, der eben raus ist? Guckt mich so an. Was ist denn los, Mutti? Ist etwas? Herr Gärtner, er war zum Essen eingeladen von Papa. Setz dich, Carola. Fred ist nicht da. Wir wissen im Moment nicht, wo er steckt. Komm, Kind, starr mich nicht so an. Er ist seit 10:30 weg, mehr weiß ich nicht. Bitte isst deine Suppe. Fred ist weg? Ich kann dir nicht mehr sagen. Aber dann müssen wir doch suchen. Das tun wir ja. Papa telefoniert gerade wieder in meinem Zimmer. Ich gehe mal zu ihm. Bitte isst, Carola. Hast du die Polizei angerufen? Ja, aber die wissen noch nichts. Was sagen sie denn? Was meint die Polizei? Ich habe eine Beschreibung gegeben für alle Fälle. Er hatte doch heute Morgen den blauen Spielanzug an. Ja, und er weiß doch seinen Namen. Man braucht ihn doch nur zu fragen. Ich verstehe es nicht. Ach, die Beschreibung geht an die Polizeibeamten im Außendienst und an die Streifenwagen. Die Polizei wird die Augen schon offen halten. Wenn du das Kind schon vermisst hast, konntest du deinen Herrn Gärtner nicht sofort wieder loswerden? Wieso denn ich? Wieso hätte ich absagen können? Und wieso mein Herr Gärtner? Du hast ihn doch geschäftlich eingeladen. Ach, was bei so etwas jedenfalls kann ich den Mann nicht brauchen. Das schon, aber eingeladen für heute hattest du ihn. Und ich dachte, weil Hedi... Was, Hedi? Ja, aber sie kennt ihn doch. Du hast sie doch mal im Wagen neulich... Ich weiß nicht, irgendwo hattest du ihn dabei und hast Hedi getroffen, so sagtest du noch. Also wie dem auch sei, mir ist es nur recht, dass er gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass ich ihn geschäftlich nötig hätte, eher umgekehrt. Meinetwegen, er ist weg. Er will noch mal anrufen. So. Naja, jedenfalls sagte er so. Ach, als ob mir der Kopf danach stände, Konversation zu machen. Ich warte auf das Kind. Es muss doch heimkommen. Was ist denn? Ja, also, ich gehe jetzt. Ich gehe Fred jetzt suchen. Ja, Anna. Ist mir doch lieber, als so in meiner Küche zu sitzen. Wo wollen Sie denn suchen? Na, die Höfe, die Grünflächen. So. Na, ich gehe jetzt. Tja, wo kann er nur sein? Die Anna rennt los. Ich gehe auch. Ich muss ihn suchen gehen. Ja, aber wo denn? Herrgott, noch mal. Ist Carola wenigstens da? Die sitzt beim Mittagessen. Also, bei Grüders hast du angerufen? Ja, und bei Sauer auch. Du wolltest also diesen Herrn Gärtner Hedi zuliebe gern dabei haben, oder wie? Muss denn das jetzt sein? Wer hat ihn eingeladen? Ich vielleicht? Und jetzt tust du so. Und dabei waren es Geschäftsgründe, sagtest du. Müssen wir denn dauernd dasselbe reden? Die überschneiden sich wohl, die Geschäftsgründe. Ach, das interessiert mich jetzt nicht. Ich habe Angst um Fred. Ich muss mal nach Carola sehen. Fertig mit Essen, Carola? Dann mach jetzt deine Schularbeiten und nimm das Geschirr mit in die Küche. Und das Tablett ist doch zu schwer für Carola. Zu schwer? Nö. Aber jetzt Schularbeiten. Ich möchte weg. Ich will Fred suchen. Aber Kind, wie stellst du dir denn das vor? Blindlings herumrennen ist doch nicht suchen. Anna ist ja schon weg. Wir warten auf sie. Meinst du, wir sitzen sonst noch hier? Mach doch lieber deine Schularbeiten, Carola. Sieh mal, vielleicht bringt Anna ihn gleich oder... Na, jedenfalls müssen wir erst mal sehen. Wir können doch nicht alle einfach so weglaufen. Hast du wieder viel auf? Es reicht, wie jeden Tag, Mutti. Dann fang wenigstens an, Carola. Du hast gut reden. Doch, Carola, nun geh mal und fang an. Oh. Ich kann sie ja verstehen. Sie hat ganz recht. Ich gehe auch los. Ich suche ihn überall. Ja, aber hast du denn eine Ahnung, wo... Nein, aber trotzdem, ich muss ihn suchen. Meinst du, ich kann hier sitzen? Das halte ich nicht aus. Das ist doch sinnlos, halte ich nicht aus. Du machst es dir leicht. Herumrennen, blindlings in der Gegend herumrennen. Und wenn schon? Wenn du vielleicht so da sitzen kannst, ich nicht. Gehst du ins Geschäft oder bleibst du hier? Wie? Ich meine, ob du hier bleibst oder ins Geschäft gehst. Soll das heißen, mir ist es gleichgültig? Ausgerechnet mir? Nein. Einer muss ja hier sein. Könnte ja ein wichtiger Anruf kommen, von der Polizei vielleicht. Bleib du hier. Ach, und du? Dann bleibe ich eben zunächst auch. Aber ich kann es nicht. Still, da kommt jemand. Tag. Ach, du bist Sadie. Hat's Carola dir schon gesagt? Ja, Anne. Sowas musste wohl mal kommen. Was willst du damit sagen? Nichts. Weil ihr beide immer so mit euch selbst beschäftigt seid. Nicht genug Zeit für die Kinder. Ich muss doch wirklich bitten. Ach, das ist ja lächerlich, Edi. Still mal. Das ist Anna. Anna? Nein, ich habe ihn auch nicht gefunden. Ich war in all den neuen Blocks, aber wo ich auch gefragt habe, nichts. Dann gehe ich jetzt. Ich... Ja, ich, wohin denn? Einfach so? Du hörst doch. Warte doch. Oh, Ellen, komm, setz dich hier. Was ist denn? Alex, einen Schluck Wasser, schnell. Ja, ich hier. Geht's, Ellen? Ist dir besser? Ja. Bleib vorläufig lieber zu Hause, er hat recht. Hier ist Wasser. Ich habe auch einen Cognac mitgebracht. Hier. Danke. Es wäre besser, du wärst nicht gekommen, Hedy. Naja, Ellen meint's nicht so. Sie wollte einen gewissen Herrn Gärtner deinetwegen nicht wegschicken oder gern hier haben. Ach, so war's doch nicht. Nein, wie denn? Das war eine geschäftliche Einladung, ging ja von dir aus. Das war mein Motiv. Nun hör auf! Ihr seid ja beide so besorgt um mich. Ich kam hier nur, weil es mein freier Nachmittag ist. Meinetwegen. Aber was soll ich denn tun? Die Polizei ist verständigt. Wie konnte man denn das Kind überhaupt weglassen? Wieso denn? Er spielte ja manchmal in dem Hof bei Sauer. Wer denkt denn gleich an so etwas? Ich muss ihn suchen. Ich kann einfach nicht mehr warten. Ach, jetzt jammern und die Nerven verlieren. Das kommt davon, wenn man anderes im Kopf hat. Hör auf, Alex! Ich finde, wer im Glashaus sitzt... Bitte? Du verstehst doch. Bleib vorläufig hier, Ellen. Es ist besser. Leg dich ein bisschen auf die Couch. Ich weiß nicht. Doch. Komm, Ellen. Wie spät? Gleich 3. Ach, schöne Rosen da. Von Herrn Gärtner? Ja. Psst. Ich sehe mal nach. Anna! Ja, hier ist ein Herr von der Polizei. Ja, ich komme. Herr Balke? Ja, bitte? Es ist wegen Ihres Anrufs. Guten Tag. Guten Tag, meine Frau. Hauptwachtmeister Schreiner vom 5. Revier. Ja. Wir hätten gern ein paar Fotos von dem Kind. Es erleichtert das Suchen. Ja. Kann ja sein, dass wir den Kleinen auch ohne finden. Jeden Moment. Fotos, ja, sofort einen Augenblick, doch mal, ja. Bitte. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Ach, danke für die paar Augenblicke. Ja. Hier, eine ganze Schachtel Kinderfotos. Diese da sind höchstens ein Vierteljahr alt. Oh, da, im Profil. Können Sie doch auch gebrauchen. Und das hier, eine ganz deutliche Aufnahme. So eine Spielhose hat er heute auch an. Nur etwas heller. Nehmen Sie bitte alle diese Fotos mit, bitte. Ja, das genickt. Das reicht. Schöne Aufnahmen. Verteilen wir auf die Streifenwagen. Oh. Tja, das wär's. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hoffentlich haben wir ihn bald. Ja. Wissen Sie, es ist scheußlich. Es geht einem scheußlich an die Nieren. Ja, kann mir das vorstellen. Muss aber nichts Schlimmes bedeuten. Hoffentlich. Kinder verlaufen sich mal. Vergessen die Zeit, haben wir auch schon gehabt. Wenn das bis zum Abend so weitergeht... Nun, vielleicht machen die vom Präsidium her eine Suchmeldung über den Rundfunk. Wissen Sie, das war schon öfter mal da. Ich würde denken, so im Anschluss an die 20 Uhr... Hedy, du bist eben nur die Tante, du verstehst das nicht. Naja, sie will uns eben ablenken. Also du hast Vorstellungen, Hedy, ich muss schon sagen... Es ist eben nicht ihr Kind. Ja, wenn ich die Mutter wäre... Ach, hör doch auf, Hedy. Dieser Herr Gärtner zum Beispiel, Wie war denn das mit seinem Besuch wirklich? Warum erfahre ich von deiner Fürsorglichkeit erst hinterher, Ellen? Deine Ablenkung geht etwas zu weit, Hedy. Ja, das nennst du Ablenkung und weiter nichts. Um was reden wir denn herum? Das ist doch ein luftleerer Raum. Angst, ja. Ja, und ihr? Ihr seid hineingestürzt aus eurer selbstgefälligen Sicherheit. Ach, wie lebt ihr denn so nebeneinander her? Jedes betrügt sich selbst und den anderen damit. Geht seinen eigenen Weg, trottet zurück in den Pferch. Das nennt ihr Familie. Du bist ja überdreht, mir reicht. Es ist die Wahrheit. Deine Wahrheit. Nein, eure Unwahrheit. Du weißt ja nicht, was du redest. Oh doch, Alex. Du warst schon als Kind so, Hedy. Wenn dich etwas aufregte oder weil du dich als die Jüngere zurückgesetzt fühltest, wollte ich immer alles für mich allein haben, fürchtete ich, zu kurz zu kommen. Schluss jetzt mit dem Blödsinn. Sowas ausgerechnet jetzt. Ja, ich gehe. Ich ertrag diese Warterei nicht. Muss doch was geschehen. Gott, ich misch mich ja sonst nicht ein. Ist gar nicht meine Art, das wisst ihr. Ich komme wahrscheinlich noch mal vorbei. Ja, ganz bestimmt. Wichtigkeit, luftleerer Raum, wenn ich schon sowas höre. Na, und du? Du bist stumm. Ach so, das ging wohl alles gegen mich. Ich nehm's nicht ernst. Ja, hättest du auch viel zu tun. Sprichst du von dir? Es wäre dir viel lieber. Ja. Mutti, ich geh jetzt los. Ich weiß auch, wo ich suche. Im Südpark. Das ist doch viel zu weit. Da sind immer Kinder, massenhaft. Ich fahre mit dem Bus. Da kann er doch nicht sein, so weit. Kann ihn jemand mitgenommen haben? Kind, was sagst du da, mein Gott? Ja, aber... Also schon gut, Carola. Versuch's. Wiedersehen. Aber komm bald wieder, hörst du? Ja, ist schon gut. Na, schließlich weiß Fred doch seinen Namen. Sagtest du doch selbst. Und ist doch groß genug für sein Alter. Und wenn er seinen Namen angeben kann, ja, dann... Aber es kann doch sein, dass so ein Kind plötzlich nichts mehr weiß. Da stehen wildfremde Leute und fragen und dann... Dann weiß es sich nicht zu helfen. Aber da lässt man ihm doch Zeit, sich zu besinnen. Ich weiß es nicht. Also hör mal, ich gehe jetzt auch los. Ich setze mich in den Wagen und fahre meinetwegen die Stadtbahn ab. Das hier, also, das, ich kann das nicht. Ja, und du, was hast du vor? Du wolltest ja nicht, dass ich gehe. Jetzt merkst du selbst, wie es ist. Ich schaffe das einfach nicht. Ich muss hier warten. Vielleicht kommt er ja doch plötzlich. Er kommt hier herein und ich bin nicht da. Und dann muss ich doch da sein, wenn er plötzlich kommt. Ja, also schön. Ich gehe. Vielleicht kann ich von unterwegs mal anrufen. Ja. Ist Ihnen kalt? Draußen scheint die Sonne. Na und? Nein, mir ist nicht kalt. Was Sie mich fragen... Da müsste einer allwissend sein. Wenn das alles ist, Anna. Ich meine, welches Gefühl Sie haben. Sie wollen doch nicht sagen, Sie glauben, dass ihm etwas... Nein. Nein, das ist unmöglich. Das ist... Reden Sie doch. Sie sehen doch, wie ich mich quäle und Sie stehen so herum und starren in die Luft. Na, Sie haben mich doch gerufen. Aber Sie stehen da und sagen nichts. Mein Gott, wie mir zumute ist. Ich habe das Gefühl, ich verliere mich... Eine Hölle. Ich kann nicht allein sein. Ich bin ja da. Seit meiner Heirat sind Sie nun bei mir, Anna. Sie haben Carola auf den Armen getragen, wie sie klein war und Fred auch. Es kann ihm doch nichts Schlimmes zugestoßen sein, nicht? Sagen Sie doch etwas. Ja, aber es ist nur... Es stört mich. Wie? Na, beim Abwaschen habe ich angefangen. Carola war dabei und ich sagte es ihr und da war sie ganz still. Angefangen mit was? Als er weg musste, da war er 20, mein Junge, in Krieg. Da habe ich auch gebetet. Und wie? Und am dritten Tag im Frankreich-Feldzug, da ist er gefallen. Gebetet? Und wenn da ein Lastwagen kommt und Fred, bremst das Beten ein Lastauto rasch genug? Gebetet? Und ihr Sohn fiel in Frankreich. Als Sie die Nachricht hatten damals, was taten Sie denn da? Da? Da habe ich gebetet. Ein Dankgebet? Oder was denn vielleicht sonst? Nein. Den 23. Psalm. Na und, wie geht denn der? Was? Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führet... Hören Sie auf! Ich will meinen Jungen leben zurück, lebendig. Er ist erst 5. Ja? Beten Sie, wenn es Sie freut. Was nützt mir das? Was betet man denn noch? So wie wir hier. Wir waren mal glücklich und dann kam das Geld verdienen und da fing's an. Ja, und da wurde alles ganz anders bei uns. Hören Sie mir eigentlich zu, Anna? Ich? Nein. Nein? Kann ich jetzt wieder in meine Küche gehen, wenn es Ihnen recht ist? Ja. Gehen Sie nur. Beten. Beten darum, dass Fred nicht von einem Lastauto. Oder dass kein Verbrecher. Was für ein Ungeheuer, dass man da anbeten soll, sowas zu verhindern. Freddy. Fred. Wie? Ja, hier Gärtner. Ich wollte nur fragen, ob das Kind jetzt wieder da ist. Nein. No, das tut mir leid. Ich bin zwar überzeugt, dass er wirklich es wird gefunden. Sie werden sehen. Ja, ja, Sie sorgen sich, das ist klar. Aber Sie sind doch nicht allein zu Hause, Ellen. Doch. Sie können völlig über mich verfügen. Ich komme gern. Ja. Kommen Sie nur. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Ich empfinde das so mit Ihnen. Ihr kleiner, junge Fred. Tja. Ich kenne ihn noch gar nicht. Schrecklich, wo Sie so zart fühlen sind. Ja, das waren Sie schon immer. Tja. Ich leide direkt mit Ihnen. Wie sieht der Kleine eigentlich aus? Nur sicher ein reizendes Kind. Hm? Ach, wenn ich Ihnen nur helfen könnte. Ich leide direkt mit Ihnen. Wirklich. Das geschieht gern. Wenn es nicht so komisch wäre, dann könnte ich sagen, es macht mich ganz glücklich. Ja, das wäre allerdings sehr komisch. Ja, nun. Ja, aber ich will Sie doch ablenken. Na, das brauchen Sie jetzt. Ich sehe Sie noch wie damals vor mir, so jung. Sie sind doch heute noch... Also wirklich, auch wenn mein Mann das nicht hört... Ja, aber trete ich Ihnen zu nahe damit? Ich kann das nicht finden. Sie sind als Geschäftsfreund meines Mannes wieder in Erscheinung getreten. Also davon wollen wir doch ausgehen. Sie sind aufgeregt. Aber ich sorge mich doch mit. Mit Ihnen. Und das ist klar. Aber das Kind, das findet sich bestimmt wieder. Sie werden sehen, es wird gefunden. Und dann scheint die Sonne wieder und alles ist in Ordnung. Sie werden dann auch wieder mehr Verständnis... Also bitte. Hallo. Carola. Oh, Carola. Carola, wir trafen uns heute Nachmittag schon. Ich ging und du kamst. Fein. Ja, deine Mutter war allein, als ich vorhin anrief. Jemand muss ihr die Zeit doch vertreiben, nicht? Da war es heute fast leer im Südpark, Mutti. Ich bin überall gewesen. Ich dachte vielleicht, er wäre jetzt daheim. Nein, noch nicht. Es war lieb von dir, Carola. Sieh mal, Carola, fein, dass du so besorgt bist. Schau mal, ich hab dir was mitgebracht. Ein... Mikado-Spiel. Das sind 41 Stäbchen wie Griffel. Pass mal auf, man schüttet sie also auf den Tisch, so, damit sie alle übereinander liegen. Und jetzt muss man sie abheben. Pass mal auf, zum Beispiel diesen hier. Ist der mit einem Finger? Da, schon aus. Ja, sie haben sich bewegt. Ein Stäbchen hat das andere bewegt beim Abheben. Und das muss man eben vermeiden. Und wer am meisten abheben kann, der ist Sieger. Die Stäbchen, die haben verschiedene Punktwerte. Siehst du hier, rote, blaue Striche, gelbe Striche, je nach ihrer Zeichnung. Na, probier mal. Ach, ich kann das nicht. Herr Gärtner zeigt es dir wohl noch. Du musst dich auch noch bedanken, Carola. Ja, ich muss mich mal um Anna kümmern und wahrscheinlich gehe ich dann in mein Zimmer. Nicht, Carola? Das ist doch fein, das Spiel. Hm? Das ist chinesisch. Ja. Na, bitte? Dankeschön. Ach, es ist jemand gekommen. So, ja, für mich wird es jetzt auch langsam Zeit. Guten Tag. Oh. Guten Tag. Lassen Sie sich nicht stören. Tante Hedi, ich war im Südpark, habe ihn nicht gefunden. Ich gehe zu Anna, ich habe Hunger. Ja, Kind, tu das. Gärtner, erinnern Sie sich? Ja. Aber ich möchte nicht als der geheime Anlass Ihrer Besuche hier gelten. Fräulein Hedi. Mein Name ist übrigens Burg. Ja, aber... Sie sehen mich immer noch als Zwölfjährige. Sie haben jetzt mit meinem Schwager geschäftlich zu tun. Mich lassen Sie bitte aus dem Spiel, ja? Nun, eine Geschäftsverbindung ist eine Tatsache. Umso besser. Alles andere jedoch ohne mich. Wie wundervoll impulsiv Sie sind. Ich hätte Absichten und wollte die mit Geschäften tarnen, aber... Ich bin nicht neugierig. Ja, ich machte ihr den Hof. Sie waren damals ein Kind. Aber heute... Und darüber müsste man sich mal unterhalten. Ich lebe 1,5 Autostunden von hier und kann so oft ich will herfahren, ganz wie ich will. Tja, aber sonst bin ich ein einsamer Junggeselle. Ob Sie mir wohl einen Korb geben, wenn ich Sie bete, mal groß mit mir auszugehen? Ja, vielleicht ins Theater, ein schickes Lokal. Das wäre direkt eine Ehre für mich. Na ja, ja, wenn ich es Ihnen sage. Wenn ich denke, Sie... Ah, Sie waren doch schon als Kind eine Persönlichkeit, ja. Nur einmal. Einmal, da waren Sie zornig auf mich, ja. Da gossen Sie mir, was war's noch, Limonade auf den Anzug. So etwas wissen Sie noch. Ja. Sagt es Ihnen etwas? Wie wunderbar Sie geworden sind. Wie oft Sie das wohl so sagen? Und wenn ich es fortan auf Sie beschränkte? Also, wohin darf ich Sie am Sonntag fahren, bitte? Wie erreiche ich Sie? Ich arbeite als Assistentin bei Professor Maurer, der Internist. Wenn Sie ihn mal brauchen sollten, steht im Telefonbuch. Danke. Ich muss zu Ellen. Bitte gehen Sie jetzt, ja? Ja, und bitte grüßen Sie die gnädige Frau, ja? Ja, bitte? Bist du's, Ellen? Nein, ich, Hedi. Ach, du bist es, Alex. Ja. Zu Hause. Nein, noch immer nicht. Also gut, dann sag Ellen, dass ich noch nichts gefunden habe. Ja. Und ich werde weitersuchen. Ich melde mich wieder von unterwegs. Ja, ist gut. Alex hat eben angerufen. Er will noch mal zur Polizei. Noch nichts. Er fährt in der Stadt umher. Ich war beinahe eingeschlafen. Noch nichts. Herr Gärtner lässt dich grüßen. Was macht Carola? Wohl bei Anna? Es muss doch schon 7 sein. Noch nicht ganz. Es kann ihm doch nichts zugestoßen sein. Es darf einfach nicht sein. Anna redet von Gott. Manche haben mehr Ursache, Gott zu fürchten, als sich ausnahmsweise zu erinnern. So. Und du? Ich? Das Kind muss zurückkommen. Ja. Ich gehe jetzt. Mach die Stehlampe an. Ich komme vielleicht noch mal oder ich rufe an. Komm morgen. Ja! Ja. Herein. Ach, Sie sind's, Anna. Sie sollten was essen. Nein, ein Glas Wein vielleicht. Dann nicht lieber einen Tee oder einen Fruchtsaft? Ach so, ja. Keinen Wein. Ein Glas heiße Milch. Ach, ich komme, wenn ich etwas will. Übrigens, Carola muss essen. Ja, die lasse ich bei mir in der Küche. Vielleicht isst sie da was. Sie macht nicht. Gehen Sie zu ihr in die Küche, Anna. Ja, ist gut. Ich gehe ja schon. Aber du isst doch, Carola. Gleich kommt deine Mutter und sieht, wie du auf dem Teller rumstocherst. Wenn ich doch keinen Hunger habe. Du hast ja auch noch nicht gegessen. Da ist die Mutti. Na, Carola? Also isst ein bisschen Reisauflauf. Ich hab keinen Hunger. Iss, Kind. Ich nehme mir einen Schluck Milch. Ich geb's Ihnen schon. Hier, bitte. Danke. Wenn Sie bloß ein paar Minuten schlafen könnten. Ja. Mal sehen. Glaubst du, dass sie schlafen kann? Ich nicht. Wo willst du denn hin, Carola? Mal sehen, was sie macht. Hallo? Anna. Sie ist im Kinderzimmer. Im Dunkeln sitzt sie. Ich hätte sie überhaupt nicht gesehen. Aber da scheinen doch die Autolichter rein von der Straße, wenn die Vorhänge nicht zu sind. Da konnte ich sie sehen. Sie sitzt vor Freddys Bett. Ich habe die Tür zugemacht. Sie hat mich gar nicht bemerkt. Ich glaube, sie weint. Hättest doch die Tür offen lassen sollen. Wenn sie doch allein sein will. Ach, das ist ein Tag. Komm, Kind, du kannst mir ein bisschen helfen. Sie müssen ihn finden. Oh, still, Kind, nicht so laut. Komm, wir wollen nicht, dass sie dich weinen hört. Haben Sie meiner Frau gesagt, dass ich zurück bin, Anna? Ja, sie ist im Kinderzimmer. Gut. Ach, hören Sie, Anna, ich möchte nicht, dass Carola ihr jetzt begegnet, wenn das so ist, wie Sie sagen. Das Kind hat mir schon gute Nacht gesagt. Sie sorgen mir dafür, dass Carola meiner Frau jetzt gar nicht begegnet. Sie verstehen, das Kind muss doch schlafen. Ja, ist gut. Ich gehe dann zu Carola. Schön. Nun? Bisher nichts. Tja, Stunden herumtelefoniert, die anderen Stunden umhergefahren. 4,5 Stunden unterwegs, mit dem Stadtplan auf den Knien. Alles durchgekämmt, diese fremde, bedrohliche Stadt. Sie hat plötzlich ein fremdes Gesicht. Und da komme ich einfach zurück. Ja, was fällt mir denn ein? So was Lächerliches. Wie komme ich eigentlich dazu? Ach so, du willst sagen, du bist zu mir heimgekommen? Nee, ich war unterwegs. Ich habe mein Herz in die Hände genommen, bin losgefahren. Ja, hier sitzen und wenn ich heimkomme, Bemerkungen machen, das ist nicht schwer. Du warst ja nicht unterwegs und hast ihn gesucht. Ich wollte ja. Ich als Erste wollte weg und Fred suchen. Und wer hinderte mich daran? Ach. Und jetzt wirfst du mir vor, dass ich hier blieb. Das ist unglaublich. Ja, lach nur. Ich kann ja immer noch gehen, wenn das Kind wieder da ist. Ach. Ich kann mehr, als du meinst. Ich kann Fred und Carola an die Hand nehmen und kann gehen. Sieh mal an. Und ich blättere allmonatlich eine runde Summe hin. Dazu verdiene ich ja. Klar. Dazu habe ich geschuftet. Ist dumm von dir, dass du nicht früher auf diese Idee kamst. Hast du die Kinder mal gefragt, ob sie mir Adieu sagen möchten? Oder ist das ein Wunderpunkt? Liebe, Fürsorge, die zärtlich besorgte Mutter, frisierte Schmuck, Kaffeekränzchen, Kino, Modenschau, Schneiderin, Kanasterspielen, reihum mit den lieben Freundinnen. Wie liefen die Kinder wohl ohne Anna herum? Müssten sich morgen selbst das Frühstück machen, wie? Du machst ihn ja nicht. Aber vielleicht der Herr Gärtner? Der nimmt jedenfalls teil. Er hat sogar angerufen und ich bat ihn herzukommen, weil ich so unerträglich allein war. Ach, eigentlich rührend für eine so verjährte Bekanntschaft. Oder ist sie gar nicht so sehr verjährt? Ah, ja. Du meinst damals, als dir ein strebsamer Angestellter deines Vaters den Hof machte, ein gewisser Gärtner. Da wunderst du dich. Ist gar nicht so schwer, so etwas zu ermitteln, wenn man sich nach einer Solvenz erkundigt. Die paar Lebensdaten hat man schnell zur Hand. Und du hast mich glauben lassen, dass... Habe ich dich gehindert, mir klaren Wein einzuschenken? Zu sagen, den kenne ich doch? Ich zwang dich wohl, so zu tun, als ob er dir wildfremd wäre. Und das Märchen über Hedi? Sag mal, für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du wirfst mir Unaufrichtigkeit vor? Also hast du mich bei Gärtner als Köder benutzt? Ach, den kann ich auch ohne das billig einkaufen. Du und Vorwürfe, deine Angelegenheiten zählen wohl nicht. Du weißt doch nicht mehr, was du sagst. Schöne Bilanz. Deine. Nachdem du mich all die Jahre kniefällig gebeten hast. Wie heißt es doch in der Bibel? Was nützt es dem Menschen, so er die Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Wolltest du, dass wir klein bleiben? Dass du nichts brauchst? Traute Familie, schlicht und schlicht. War das dein Ideal? Ja, da schweigst du. War es etwa dein Ideal? Ich glaube. Ich habe scheinst nur nicht gewusst. Mein Großvater war noch Fischer. Recht und schlecht. Und ich so ähnlich. Bis die große Welle kam. Konjunktur. Machte Spaß. Neuer Lebensstandard. War dir gar nicht so unangenehm. Ist mir nicht aufgefallen. Im Gegenteil. Große Wohnung, neuer Wagen, Schmuck. War alles hübsch wichtig, nicht wahr? Und wenn ich überarbeitet war, hast du ja gar nicht mehr bemerkt. Du hattest ja andere Interessen. Auf der großen Konjunkturwelle geschwommen. Und wohin? Komisch. Das war nicht mein Ideal. Ich hab's nur nicht gemerkt. die ganze Welt gewinne und nehme Schaden. So im Schweinsgalopp rennen in den Erfolg. Wo bleibt sie da, die arme Seele? Runtergefallen, in Dreck. Komisch. Ideale erkennen, wenn sie zerdeppert sind. Kommt mir so vor, wie wenn ich jetzt ganz genau wüsste, auf was es angekommen wäre. Da in der knappen Wohnung, wo es ins Treppenhaus regnete, der Gasofen nicht ging und kein schicker Wagen vor der Haustür. Und was habe ich dagegen eingekauft? Talmi! Ich bin schuld. Hab ich das gesagt? Ich bin ja mitgeschwommen. Plankton auf großer Welle, hohe See, ein bisschen Haifisch spielen. Die eiserne Visage und ein trostloses Gefühl im Nacken und nicht nur da. Kleiner Schäker wird zum perfekten Roboter. Ich bin ja schuld. Es ist meine Bilanz. Und heute hab ich sie vor mir. Heute. Was wohl mit Fred ist. Ob er jetzt schreit, oder? Ich gehe in mein Zimmer. Ich bin so und so allein. Die Tür kann ja offen bleiben. Was machst du? Was soll ich schon tun? Ich rauche. Hast du gegessen? Oder rauchst du auf leeren Magen? Nein, wenn schon. Hier. Noch etwas Keks. Was kann ich denn noch tun? Ich weiß es wirklich nicht. Ja? Ja, hier, Balke? Hallo? Ja? Hallo? Wer ist da? Hier, Inge Grüter. Wollt doch mal hören. Ja, es ist noch nichts. Wirklich nicht? Nein. Ach, ich weiß, wie Ihnen zumute ist, euch, Alex, und Ihrer lieben Frau. Wer ist es denn? Das ist die Inge Grüter. Ach so. Ja, es ist sehr nett von Ihnen, wirklich. Ich empfinde ganz mit euch. Mhm. Man weiß noch nicht. Nein. Kann ich Ellen sprechen? Ja, da, also im Moment geht das wirklich nicht. Ach, ich verstehe. Ach, es muss doch nun bald... Ja, ja, also, ja, vielen Dank. Guten Abend. Um die Zeit anrufen. Heute. Oh, ich weiß, wie euch zumute ist. Ich empfinde ganz mit euch. Ich wüsste auch gern, wie mir zumute ist. Merkwürdig. Ich weiß es gar nicht. Phrasen. Mitgefühl nennt sich das. Ich weiß genau, wie einem zumute ist. Da weiß ich mehr als ich. Mehr als man selber weiß. Tja, wie ist denn denn zumute? Wie denn? Damals. Malaria im Lazarett, hohes Fieber. Als ob man geteilt wäre. Lag da auf der Matratze wie in heiße Wolken getaucht. Da ging etwas vor. Komisch, was denn? Da fiel man sich sozusagen selber ein. Der eigene Name wie etwas ganz Fremdes. Alex Balk. Komisch. Da liegen und sich wundern, bist du das, Alex Balke? Es war doch einer, der sich mit Vormarsch und Rückzug und Frost und Dreck herumschlug. Und der lag da. Und kannte sich eigentlich gar nicht. Bist du das? So ungefähr ist es jetzt auch. Aber damals war es nur komisch. Lag man da mit sich selber allein. Es ging keinen sonst etwas an. Heute ist es anders. Geht nicht um einen selbst. Oder doch? Auch? Nein. Der Kleine. Der Kleine. Mein Gott. Wenn es den gibt, was bezweckt er damit, dass man verrückt wird? Herein. Ja, Anna, was ist? Sie sollten was essen, Herr Balke. Irgendwas Leichtes. Ein paar Rühreier. Ach, ich habe keinen Hunger, Anna, es ist unmöglich. Fragen Sie nebenan, meine Frau. Ach, Anna, sagen Sie, wie verhalten sich Leute, die einen Tag lang... Ich meine, Fred, Sie verstehen. Man müsste doch wissen, was tut da ein Vater? Es gibt doch sonst für alles bestimmte Verhaltungsmaßregeln. Na, das habe ich doch heute Mittag schon zu Ihrer Frau gesagt. Ach so, ja. Beten. Das hat Ihnen auch nichts genützt damals, das Beten. Oh doch. Na, das nenne ich stur. Ihrem Sohn hat's doch nichts genützt. Oh. Entschuldigen Sie vielmals, Anna. Fragen Sie jetzt bitte meine Frau, ob sie etwas essen möchte. Reden Sie ihr zu. Ist ja außer Ihnen keiner da. Ach, die Leute aus dem Haus und die Nachbarschaft, die haben schon den ganzen Tag gefragt. Unten bei der Hausmeisterin. Ach, Neugier. Die wollen schon ihr Beileid sagen. Ich hab's ja nur gesagt, weil sie meinen, sie und ihre Frau sind allein. Aber die anderen, die wissen auch nichts. Niemand weiß was. So. Ja, ja. Anna? Ja? Anna, was wollten die Leute? Ach, ich sagte nur, weil keiner was weiß. Wie der Herr Balke eben sagte, weil doch eben keiner was weiß. Was denn? Naja, was das alles bedeutet. Und wenn man erschrickt und wenn es so weh tut. Gehen Sie schlafen, Anna. Nee, noch nicht. Ich kann auch nicht schlafen. Bitte, Anna. Lassen Sie mich jetzt allein. Hast du was gesagt? Nein. Ach Gott, noch mal. Man müsste ein Riese sein, mit jedem Fuß in einem anderen Stadtteil. Mit einer Stimme wie ein Riese brüllen. Fred! Dass die Fenster klirren, dass die Türme zittern, dass es alle hören im Bett, in den Kneipen, im Kino. Die Kinos sind aus. Wie? Die sind aus, es ist ja 11 vorbei. Ach so, ja. Hat ja auch keinen Zweck, die Polizei wieder anzurufen. Die würden sich doch von selbst melden, sofort. Die behalten ihn da und morgen früh fällt ihnen ein, sie könnten vielleicht mal Bescheid geben. Nein. Was? Das machen die nicht. Meinst du? Ja, ja. Jeder, der ihn sieht, sagt, was für ein nettes Kind es ist. Nie Schwierigkeiten. Und so zärtlich. Er muss sich etwas wünschen, wenn er wieder da ist. Etwas ganz Schönes. Oh, ich kann nicht mehr. Wie? Ellen, ich komme rüber. Was er will, darf er sich wünschen. Er war so gutherzig. Er verschenkt ja alles. Ist eigentlich unmöglich, dass so einem Kind einer was tut. Wenn der einen so anlacht. Voriges Jahr in der Klinik. Die Schwestern hätten ihn am liebsten ganz da behalten. Er hat was Besonderes. Sieht man doch gleich. Er muss von mir aus nicht Kaufmann werden. Ich wollte als Kind auch Musiker werden oder sowas. Wenn er nur wieder da wäre. Es ist nicht nur Höflichkeit, wenn alle Leute immer nach ihm fragen, die ihn nur einmal gesehen haben. Ja. Ellen? Du hast ja keine Ringe mehr an. Nur den einen. Den vor 15 Jahren. Deine Hände sind schöner als früher. Aber sie sind ja eiskalt. Ach, da hetzt man hinter Geschäften her und da ist so ein Kind, Carola ja auch, aber so ein Kind so glücklich mit seinen 5 Jahren und man hat kaum Zeit dafür. Was für ein Narr! Irgendwann ist so ein Kind erwachsen und dann ist es vorbei. Warum das alles so kam? Wenn einer jetzt käme und sagte, werfen Sie alles aus dem Fenster, alles, und Sie erhalten Ihr Kind zurück, unverletzt. Ach, Schutzengel, sagte man früher. Ach, mein Gott. Tja. Wenn wir ihn wiederbekommen, unverletzt. Ellen, an so einem Tag wie heute geht mir, weiß Gott, ein Licht auf. Ja. Es war so vieles falsch. Das kann man wohl sagen. Ich meine ja mich. Ich auch, mich. Ellen, wir müssen vielleicht mit allem rechnen. Auf alle Fälle, auch wenn es das Schrecklichste. Ja, ich weiß. Alex! Still, sei ganz still. Ja, hier, Barke. Hier ist das vierte Polizeirevier, Wachtmeister Becker. Herr Barke, wir haben Ihren Jungen gefunden. Ja? Jemand hat erst um 10 Uhr die Suchmeldung gehört. Ja? Und er erinnert, eine alte Frau gesehen zu haben, die ein Kind auflas. Ja? Wir hatten Mühe, die Toranfahrt wiederzufinden. Ach. Das Kind sei am Einschlafen gewesen. Ja, ja. Die Frau wollte es morgen zur Polizei bringen. Ach, das... Wir kommen sofort bei Ihnen vorbei. Ja, oh, das ist nett. Danke Ihnen schön. Bitte schön. Danke, wie das... Danke. Ellen. Sie haben ihn. Ist er gesund? Ja, er ist gesund. Sie bringen ihn. Sofort. Gott sei Dank. Ellen. Alex. Denkt ihr, jemand hat erst um 10 Uhr die Meldung gehört und hat sich erinnert, dass er, wie es dunkel wurde, eine alte Frau gesehen hätte, die ein Kind auflas und es mitnahm. Und die mussten erst die Torfahrt suchen, eine Torfahrt, die alte Frau finden, sich erst vergewissern, das Kind sehen. Ist ja ganz klar, die alte Frau sagte, er sei am Einschlafen gewesen und weinte. Sie wollte morgen früh erst mit ihm zur Polizei gehen, er war zu müde. Unser Fred. Gott sei Dank. Aber du, wir werden Fred gar nichts fragen. Wenn er nicht selbst davon anfängt, wo er eigentlich war, den ganzen Tag ganz auf sich selbst beruhen lassen. Ja? Er wird in seinem Bettchen fallen und schlafen. Es ist ja gleich Mitternacht. Ja. Oh Gott. Ich meinte doch morgen, Ellen. Wo willst du denn hin? Aber wir müssen es doch schnell Carola sagen. Und Anna, komm!